SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Nein, der Bezirkshauptmann hatte noch nicht alles Bittere gekostet. Karl Josef erhielt den Brief seines Vaters zu spät. Das heißt, zu einer Zeit, in der er längst beschlossen hatte, keine Briefe mehr zu öffnen und keine zu schreiben. Was Frau von Tausig betraf, so telegrafierte sie. Wie flinke kleine Schwalben kamen jede zweite Woche ihre Telegramme, ihn zu rufen. Und Karl Josef stürzte zum Kleiderschrank, holte den grauen Zivilanzug hervor, seine bessere, wichtigere und geheime Existenz, und zog sich um. Sofort fühlte er sich heimisch in der Welt, in die er sich begeben sollte. Er vergaß sein militärisches Leben. Anstelle Hauptmann Wagners war Hauptmann Jedlicek von den Einser Jägern zum Bataillon gekommen. Ein guter Kerl. Er hätte ein neues Dienstreglement erfinden und einführen und durchsetzen können, so sah er aus. Er brauchte viel Geld, aber es strömte ihm auch von allen Seiten zu. Die Kameraden borgten ihm, unterschrieben Wechsel für ihn, versetzten für ihn ihre Ringe und ihre Uhren, schrieben an ihre Väter für ihn und an ihre Tanten. »Fahr du nur ruhig«, sagte er zum Leutnant Trotter, »ich übernehme die Verantwortung.« Er übernahm die Verantwortung und er konnte sie auch tragen. Und er benötigte jede Woche Geld. Leutnant Trotter bekam es von Kapturak. Er brauchte selbst Geld, der Leutnant Trotter. Es erschien ihm jämmerlich, ohne Geld bei Frau von Tausig anzukommen. Wehrlos hätte er sich da in ein bewaffnetes Lager begeben, welch ein Leichtsinn. Und er steigerte allmählich seine Bedürfnisse und er erhöhte die Summen, die er mitnahm. Und er kam dennoch von jedem Ausflug mit der allerletzten Krone zurück und er beschloss immer wieder, das nächste Mal mehr mitzunehmen. Manchmal versuchte er sich Rechenschaft über das verlorene Geld zu geben. 6.000 Kronen war er Kapturak und Brodnitzer schuldig. Diese Summe war selbst für seine mangelhafte Vorstellung von Zahlen riesengroß, wenn er sie mit seiner monatlichen Gage verglich. Und von der wurde noch ein Drittel regelmäßig abgezogen. Dennoch hatte er sich mit der Zahl 6.000 allmählich vertraut gemacht, wie mit einem übermächtigen, aber ganz alten Feind. Ja, in guten Stunden konnte es ihm sogar scheinen, dass die Zahl abnehme und Kräfte verliere. In schlechten Stunden aber schien es ihm, dass sie zunehme und Kräfte gewinne. Er fuhr zu Frau von Tausig. Er liebte seine Reisen, er liebte diese 10 Minuten Fahrt im geschlossenen Wagen zum Bahnhof, während welcher er sich einbildete, dass er von niemandem erkannt wurde. Er liebte die paar geliehenen 100-Kronenscheine in der Brusttasche, die heute und morgen ihm allein gehörten und denen man nicht ansah, dass sie geliehen waren und dass sie schon zu wachsen und zu schwellen begannen in den Notizbüchern Kapturaks. Er liebte diese zivile Anonymität, in der er den Wiener Nordbahnhof passierte und verließ. Niemand erkannte ihn. Offiziere und Soldaten gingen an ihm vorbei, er grüßte nicht und wurde nicht gegrüßt. Manchmal erhob sich sein Arm zum militärischen Gruß von selbst. Er erinnerte sich schnell an sein Zivil und ließ ihn wieder sinken. Frau Tausig stand am Nordbahnhof auf dem Perron. In dem Augenblick, in dem der Leutnant das unterste Trittbrett verließ, öffneten sich ihre Arme. Sie fuhr mit dem Leutnant in eines jener kleinen Hotels, in denen die verborgene Liebe blühte, in bezahlten, armseligen, quietschenden und köstlichen Bettparadiesen. Die Spaziergänge begannen, die Liebesviertelstunden im jungen Grün des Wienerwalds, die kleinen, plötzlichen Gewitter des Bluts, die Abende im rötlichen Dämmer der Opernlogen hinter vorgezogenen Vorhängen, die Liebkosungen, wohlbekannte und dennoch überraschende Liebkosungen, auf die das erfahrene und dennoch ahnungslose Fleisch wartete. Der Abschied kam, eine letzte Umarmung am Nachmittag, von der ständig tickenden Mahnung der Taschenuhr, die auf dem Nachttisch lag, begleitet und schon erfüllt von der Freude auf das nächste Wiedersehen. Müde, aber erfüllt von allen Süßigkeiten der Welt und der Liebe, kam Leutnant Trotter wieder in seinem Garnisonort an. Sein Diener Onofri hielt die Uniform schon bereit. Trotter zog sich im Hinterzimmer des Restaurants um und fuhr in die Kaserne. Er ging in die Kompaniekanzlei. Alles in Ordnung, nichts vorgefallen. Hauptmann Jedlicek war froh, heiter, wuchtig und gesund wie immer. Die nächsten 12 Tage rollten vorüber, er öffnete den Kleiderkasten, betrachtete seinen Zivilanzug und wartete auf das Telegramm. Immer kam es um diese Stunde, in der Dämmerung, kurz vor dem Anbruch der Nacht, wie ein Vogel, der heimkehrt in sein Nest. Das Telegramm kam schließlich. Es teilte dem Leutnant mit, dass er diesmal nicht kommen könne? Frau Tausig wäre zu ihrem Mann gefahren. Sie wollte bald zurück, wüsste nur nicht wann. Mit 1000 Küssen, schloss der Text. Ihre Zahl beleidigte den Leutnant. Sie hätte nicht sparen dürfen, dachte er. 100.000 hätte sie auch telegrafieren können. Es fiel ihm ein, dass er 6.000 Kronen schuldig war. Mit ihnen verglichen waren 1.000 Küsse eine kümmerliche Zahl. Er stand auf, um die offene Tür des Kleiderschranks zu schließen. Da hing sauber und gerade eine gebügelte Leiche, der freie, dunkelgraue, zivilistische Trotter. Über ihm schloss sich der Kasten, ein Sarg, begraben, begraben. Der Leutnant öffnete die Tür zum Korridor. Immer saß Onofried dort schweigsam oder leise summend oder die Mundharmonika vor den Lippen und die Hände gewölbt über dem Instrument, um die Töne zu dämpfen. Manchmal saß Onofried auf dem Stuhl, manchmal hockte er auf der Schwelle. Vor einem Jahr schon hätte er das Militär verlassen sollen. Er blieb freiwillig. Sein Dorf Burdlaki lag in der Nähe. Immer wenn der Leutnant wegfuhr, ging er in sein Dorf. »Du kannst dieses Mal nicht nach Burdlaki, ich fahre nicht weg.« »Jawohl, Herr Leutnant.« Onofried stand erstarrt und salutierend im weißen Korridor, ein dunkelblauer, gerader Strich. »Du bleibst hier«, wiederholte Trotter. Er glaubte, Onofried habe ihn nicht verstanden, aber Onofried sagte nur noch einmal, »Jawohl.« Und wie, um zu beweisen, dass er noch mehr begriffe, als man ihm sagte, ging er hinunter und kam mit einer Flasche 90-Grädigem zurück. Trotter trank. Das kahle Zimmer wurde heimlicher. Die nackte elektrische Birne am geflochtenen Draht, umschwirrt von Nachtfaltern, geschaukelt vom nächtlichen Wind, weckte in der bräunlichen Politur des Tisches trauliche, flüchtige Reflexe. Auf dem Fensterbrett lagen nicht weniger als 3 nicht geöffnete Briefe seines Vaters, der vielleicht schon gestorben war. Ach, der Leutnant Trotter war nicht nur traurig und unglücklich, sondern auch schlecht, ein grundschlechter Charakter. Karl Josef kehrte an den Tisch zurück, schenkte sich noch ein Glas ein und leerte es auf einen Zug. Seine Brust presste sich zusammen, die Tränen quollen schon in seiner Kehle, bald würden sie in die Augen steigen, und er trank noch ein Glas, um ihnen den Weg zu erleichtern. Schließlich brachen sie aus seinen Augen. Er legte die Arme auf den Tisch, bettete den Kopf in die Arme und begann jämmerlich zu schluchzen. So weinte er wohl eine Viertelstunde. Er hörte nicht, dass Onofried sein Spiel unterbrochen hatte und dass er an die Tür klopfte. Erst als sie ins Schloss fiel, hob er den Kopf, und er erblickte Kapturak. Es gelang ihm, die Tränen zurückzuhalten und mit einer scharfen Stimme zu fragen, »Wie kommen Sie hierher?« Kapturak, die Mütze in der Hand, stand hart an der Tür. Er ragte nur wenig über die Klinke. Sein gelblich-graues Angesicht lächelte. Er war grau angezogen. Er trug Schuhe aus grauer Leinewand. Ihre Ränder zeigten den grauen, frischen, glänzenden Frühlingsschlamm der Straße dieses Landes. Auf seinem winzigen Schädel ringelten sich deutlich ein paar graue Löckchen. »Guten Abend«, sagte er und machte eine kleine Verbeugung. Gleichzeitig flitzte an der weißen Tür sein Schatten empor und sank sofort wieder zusammen. »Wo ist mein Bursche?« fragte Trotter. »Was wünschen Sie?« »Sie sind diesmal nicht nach Wien gefahren«, begann Kapturak. »Ich fahre überhaupt nicht nach Wien«, sagte Trotter. »Sie haben diese Woche kein Geld benötigt«, sagte Kapturak. »Ich habe heute Ihren Besuch erwartet. Ich habe mich erkundigen wollen. Ich komme eben von Herr Hauptmann Jedlicek. Er ist nicht zu Hause.« »Er ist nicht zu Hause«, wiederholte Trotter gleichgültig. »Ja«, sagte Kapturak, »er ist nicht zu Hause. Es ist was mit ihm passiert.« Trotter hörte wohl, dass etwas mit dem Hauptmann Jedlicek passiert sei, aber er fragte nicht. Er war erstens nicht neugierig. Er war heute nicht neugierig. Zweitens schien es ihm, dass mit ihm selbst ungeheuer viel passiert sei, zu viel, und dass ihn alle anderen wenig kümmern dürften. Drittens hatte er durchaus keine Lust, sich von Kapturak etwas erzählen zu lassen. Der kam noch einen Schritt näher an den Tisch und flüsterte die gewölbten Hände vor dem Mund, so dass sein Flüstern wie ein Rauschen wurde. »Man hat ihn verhaftet und verschickt. Wegen Spionageverdachts.« Bei diesem Wort erhob sich der Leutnant. Er stand jetzt beide Hände auf den Tisch gestützt. Seine Beine spürte er kaum. Es war ihm, als stünde er lediglich auf den Händen. Er grub sie fast in die Tischplatte. »Ich wünsche nichts von Ihnen, darüber zu hören«, sagte er. »Gehen Sie!« »Leider nicht möglich, nicht möglich«, sagte Kaptorak. Er stand jetzt nahe am Tisch, neben Trotter. Er senkte den Kopf, wie um ein schamhaftes Geständnis abzulegen, und sagte, »Ich muss auf einer Teilzahlung bestehen.« »Morgen«, sagte Trotter. »Morgen«, wiederholte Kaptorak, »morgen ist es vielleicht unmöglich. Sie sehen, was ja da jeden Tag für Überraschungen vorkommen. Ich habe am Hauptmann ein Vermögen verloren. Wer weiß, ob man ihn jemals wiedersehen wird. Sie sind sein Freund.« »Was sagen Sie?«, fragte Trotter. Er hob die Hände vom Tisch und stand plötzlich sicher auf seinen Füßen. Er begriff plötzlich, dass Kaptorak ein ungeheuerliches Wort gesagt hatte, obwohl es die Wahrheit war. Und ungeheuerlich schien es nur, weil es die Wahrheit sagte. Er ballte die Fäuste. An seiner Stirn schwoll eine blaue Ader an. Sein Angesicht rötete sich, das Blut stieg auch in seine Augen und sein Blick wurde starr. Es gelang ihm, sehr gefährlich auszusehen. Kaptorak wich zurück. »Was sagen Sie?«, wiederholte der Leutnant. »Nichts«, sagte Kaptorak. »Wiederholen Sie, was Sie gesagt haben«, befahl Trotter. »Nichts«, antwortete Kaptorak. Er zerrann wiederum für einen Augenblick in undeutliche, graue Flecke, und den Leutnant Trotter ergriff eine ungeheure Angst, dass der Kleine die gespenstische Fähigkeit habe, in Stücke zu zerfallen und sich wieder in ein Ganzes zusammenzufügen, und ein unwiderstehliches Verlangen, die Substanz Kaptoraks zu erfahren, erfüllte den Leutnant Trotter, ähnlich der unbezwinglichen Leidenschaft eines Forschers. Am Bettpfosten hinter seinem Rücken hing der Säbel, seine Waffe, der Gegenstand seiner militärischen und privaten Ehre. Und in diesem Augenblick merkwürdigerweise auch ein magisches Instrument, geeignet, das Gesetz unheimlicher Gespenster zu enthüllen. Er fühlte den blinkenden Säbel im Rücken und eine Art magnetischer Kraft, die von der Waffe ausging und gleichsam von ihr angezogen, machte er rückwärts einen Satz. Den Blick auf den fortwährend zerfallenden und sich wieder zusammensetzenden Kaptorak gerichtet, ergriff mit der linken die Waffe, zog mit der rechten blitzschnell die Klinge, und während Kaptorak einen Sprung zur Tür machte, die Mütze seinen Händen entfiel und vor den grauen Leinenschuhen liegen blieb, folgte ihm Trotter, den Säbel zückend, und ohne dass der Leutnant wusste, was er tat, hielt er die Spitze der Klinge gegen die Brust des grauen Gespenstes, fühlte durch die ganze Länge des Stahls den Widerstand der Kleider und des Körpers, atmete auf, weil ihm endlich erwiesen schien, dass Kaptorak ein Mensch war. Trotters Hand zitterte und ließ die Klinge fallen. »Setzen Sie sich«, sagte er und wies auf den einzigen Stuhl im Zimmer. »Ja«, sagte Kaptorak, »ich will mich setzen. Ich bleib nur einen Augenblick, um mich zu erholen.« Der Leutnant schwieg. »Ich bitte Sie nächste Woche um diese Zeit und genau zu dieser Stunde um das ganze Geld«, sagte Kaptorak weiter. »Ich möchte mit Ihnen keine Geschäfte machen. Es sind 7.250 Kronen im Ganzen. Ich möchte Ihnen ferner mitteilen, dass Herr Brodnitzer hinter der Tür steht und alles gehört hat. Der Herr Graf Schonjitzky kommt in diesem Jahr, wie Sie wissen, erst später oder vielleicht gar nicht. Ich möchte gehen, Herr Leutnant.« Er erhob sich, ging zur Tür, bückte sich, hob seine Mütze auf und sah sich noch einmal um. Die Tür fiel zu. Der Leutnant war jetzt vollständig nüchtern. Dennoch kam es ihm vor, dass er alles geträumt hätte. Er öffnete die Tür. Onofri saß auf seinem Stuhl, wie immer, obwohl es schon sehr spät sein musste. Trotter sah auf seine Uhr, es war 9:30. »Warum schläfst du noch nicht?«, fragte er. »Wegen Besuch«, erwiderte Onofri. »Hast alles gehört?« »Alles«, sagte Onofri. »War Brodnitzer hier?« »Jawohl«, bestätigte Onofri. Es gab keinen Zweifel mehr, alles hatte sich so zugetragen, wie Leutnant Trotter es erlebt hatte. Er musste also morgen früh die ganze Angelegenheit melden. »Wie viel hatten Sie getrunken?« Eine halbe Flasche, sagte Trotter. Na also, bemerkte Zoglauer. Er hatte nur einen Augenblick gelächelt, der geplagte Major Zoglauer. Es war eine ernste Geschichte. Die ernsten Geschichten häuften sich leider, eine peinliche Sache, jedenfalls höheren Orts zu vermelden. Man konnte warten. »Haben Sie das Geld?« fragte der Major. »Nein«, sagte der Leutnant. Und sie sahen einander einen Augenblick ratlos an, mit leeren, starren Augen. Mit den armen Augen von Menschen, die sich nicht einmal gestehen durften, dass sie ratlos waren. Er hätte gern die Hände gerungen, der Major Zoglauer, wenn es nur möglich gewesen wäre, im Dienst die Hände zu ringen. Und wenn auch alle Offiziere des Bataillons für Leutnant Trotter gut standen, die Summe kam nicht zusammen. Und die Geschichte verwickelte sich nur mehr, wenn die Summe nicht bezahlt wurde. »Wozu haben's denn so viel gebraucht?« fragte Zuglauer, erinnerte sich aber im Nu, dass er ja alles wusste. Er winkte mit der Hand, er wünschte keine Auskunft. »Schreiben's an Ihren Herrn Papa vor allen Dingen«, sagte Zuglauer. Es kam ihm vor, dass das eine glänzende Idee war, und der Rapport war beendet. Und Leutnant Trotter ging nach Haus und setzte sich hin und begann, an den Herrn Papa zu schreiben. Er konnte es ohne Alkohol nicht, und er stieg hinunter ins Café, bestellte einen 90-grädigen, Tinte, Feder und Papier. Er begann. Welch ein schwerer Brief, welch ein unmöglicher Brief. Leutnant Trotter setzte ein paar Mal an, vernichtete die Anfänge, begann wieder. Und während er seinem Vater den verwickelten Sachverhalt darzustellen versuchte, verwandelte er sich wieder unversehens in den Kadettenschüler Trotter, der einst auf dem Balkon des väterlichen Hauses bei den Klängen des Radetzky-Marsches für Habsburg und Österreich zu sterben gewünscht hatte. So merkwürdig, so wandelbar und so verworren ist die menschliche Seele. Es dauerte mehr als 2 Stunden, bis Trotter den Sachverhalt zu Papier gebracht hatte. Es war später Nachmittag geworden. Schon versammelten sich die Karten- und die Roulette-Spieler im Kaffeehaus. Auch der Wirt Herr Brudnitzer kam. Seine Höflichkeit war ungewöhnlich und erschreckend. Er machte eine so tiefe Verbeugung vor dem Leutnant, dass dieser sofort erkannte, der Wirt wolle ihn an die Szene mit Kaptorak erinnern und an die eigene authentische Zeugenschaft. Der Leutnant machte sich auf den Weg zur Bahn, um seinen Brief zu befördern.